Schaffer abgemalt. Selben guten Kompan, die trunken Wein und Fähr und werden selten leer. Der Lift schaut in die Kandel, getopfert sie was mehr. Und hupf auf Freisingel, und hupf auf Freisingel. Sie hat den Garten sehr, sie hat